Hier ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin Michael Bohm und das sind die Themen. Polizeistreife wird bei Viersen von 40 Tonner gerammt. Der offizielle Verkauf von Böller und Raketen startet. Und das Wetter, dichte Wolken, teilweise Regen oder Schneeregen. Es ist 8 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Bei einem schweren Unfall auf der A61 bei Viersen ist in der Nacht eine Polizistin getötet worden. Eine Kollegin wurde lebensgefährlich, ein Kollege schwer verletzt. Alle drei saßen in einem Streifenwagen, der auf dem Seitenstreifen stand, als der 40-Tonner das Auto rammte, den sie eigentlich anhalten wollten. Weitere Infos hat Rosina Siandi. Der Streifenwagen hatte wegen einer Fahndung in Richtung Mönchengladbach halten müssen. Blaulicht- und Warnblinkanlage waren eingeschaltet. Nach Angaben der Polizei in Düsseldorf wollten die Polizisten genau den LKW anhalten, der später in den Wagen krachte. Der Fahrer soll durch seine Fahrweise aufgefallen sein. Er soll aus den Niederlanden gekommen sein und war aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr. Der 40-Tonner prallte mit voller Wucht gegen den Streifenwagen. Das Auto wurde 200 Meter weitergeschoben. Das Todesopfer, die 23-jährige Beamtin, starb noch an der Unfallstelle. In St. Petersburg gibt es noch keine Klarheit, wer für den Bombenanschlag mit vielen Verletzten verantwortlich ist. Die Ermittler schließen im Moment nichts aus. Die Explosion gab es in einem Supermarkt. Dort war ein selbstgebauter Sprengsatz mit Metallteilen hochgegangen. 9 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, andere Leichtverletzte wurden ambulant behandelt. Computerexperten warnen davor, Überweisungen von seinem Handy mit nur einer App zu erledigen. Beim Treffen des Chaos Computer Club hieß es, die Apps vieler Banken und Sparkassen seien sehr leicht zu überlisten. Der externe Hersteller der Software sei schon darüber informiert worden. Deutlich sicherer ist es demnach, 2 Geräte für mobile Überweisungen zu benutzen. Dabei wird eine TAN-Nummer vom einen auf das andere Gerät geschickt. Von heute an und noch bis Samstag werden offiziell Böller und Raketen für Silvester verkauft. Auch wegen der guten Wirtschaftslage ist wohl wieder mit Umsätzen in Höhe von 137 Millionen Euro zu rechnen. Diana Zimmermann hat Einzelheiten dazu. Wenn das Wetter passt, es also möglichst trocken und wolkenfrei in der Silvesternacht wird, kaufen die Leute mehr Raketen. Schon seit Wochen boomt der Verkauf jenseits der Grenzen, vor allem in Polen. Und deshalb warnt der Zoll vor illegalem Feuerwerk aus dem Nachbarland. Rund 137 Millionen Euro geben die Deutschen für Raketen und Co. aus. Am beliebtesten bleiben Batteriefeuerwerke. Also einmal anzünden und möglichst lange staunend in den Himmel schauen. In diesem Jahr haben sich deutlich mehr Menschen über lästige und unerlaubte Telefonwerbung beschwert. Die Zahl der schriftlichen Beschwerden hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar verdoppelt, heißt es nach offiziellen Zahlen der Bundesregierung. Offenbar gibt es demnach mehrere Gründe. Demnach wird unerlaubte Telefonwerbung darüber mehr berichtet und die Möglichkeiten, sich zu beschweren, sind einfacher geworden. Und soweit die Nachrichten mit Michael Bohm. Jetzt der Antenne Düsseldorf Wetterservice. Der Tag startet hier und da mit ein bisschen Nieselregen, später dann aber überall trocken und so ähnlich wie gestern mit ein bisschen Sonne. War ja ganz nett dann nachmittags, ne? Heute allerdings dazu nur noch bis maximal 5 Grad. Morgen dann genau andersrum. Erst trocken, später dann mit Regen und Schneeregen. Es kann also ein bisschen glatt werden, denn wir sind da nur noch bei maximal 4 Grad. Im Moment 3 Grad an der Automeile am Hörweg und 3 Grad auch an der Heinrich-Heine-Allee. Jetzt der Verkehrsservice für unsere Stadt hier bei Antenne Düsseldorf um 3 nach 8, immer noch ohne Meldungen, alles frei. Antenne Düsseldorf am Morgen. Das Rast, das Jahr 2017, das rast an uns vorbei. Im Antenne Düsseldorf Jahresrückblick sind wir jetzt schon im Sommer angekommen, im Juni. Genau, da wehen die Regenbogenflaggen. Der Bundestag sagt nämlich ja zur Ehe für alle nach langer Diskussion. Darauf haben viele Menschen in diesem Land lange gewartet. Dann wird vielen etwas gegeben, aber niemandem etwas genommen. Die Ehe ist die Grundlage für die Familie. Es ist eine Gemeinschaft von Mann und Frau, aus der auch die Kinder geboren werden und die Zukunft unserer Gesellschaft gesichert wird. Worüber Düsseldorf im Juni sonst noch so diskutiert hat, wir hören es in 3 Minuten. Ich bin Julia Vorpeil. Ich bin Dennis Lieske, hallo. I like the way that your body move all over the floor, na na na. I'd like to find a way to get lost in you, yeah yeah yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do. Yeah, yeah, yeah. Ain't we all just looking for some love in the night? Got a crazy feeling that I fit you just right. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try me in the afternoon, bet you just can't get enough. Try me in the evening, satisfaction guaranteed. Baby, I got what you need, you gotta try. Find a place and get to know each other more. Nah. It's all on your face. I know you like what you see. Yeah, yeah, yeah. I'm the one for you, baby, but you can take your time. Let the music bring your body to me. Yeah, yeah, yeah. And we are just looking for some love in the night. Looking for some love. Got a crazy feeling that I fit you just right. So try me in the morning. When the sun comes rising up, try me in the afternoon. Bet you just can't get enough. Try me in the evening. Satisfaction guaranteed. Baby, I got what you need. You gotta try me. I know. I got what you need. You gotta try me. Bring that body closer. Finicky. I wanna feel your skin up on mine. Like I already know you. I'm grabbing that ass from behind. As we dirty wine, I got chills down my spine. As we dirty wine, girl, we might be meant to be. Yeah. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try me in the afternoon, bet you just can't get enough. Try me. Sieben Minuten nach acht. Wir sind's, Antenne Düsseldorf, und 2017 ist fast zu Ende. Wir blicken diese Woche aufs Jahr in Düsseldorf zurück und sind da auch schon im Sommer. Genau, im Juni, Antenne Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste fasst Monat 6 2017 jetzt zusammen. Gregory Porter war dieses Jahr einer der Headliner bei der Düsseldorfer Jazz Rally. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. Ich bin total begeistert. Der ist einfach cool, der Typ. Genial, wie der mit seiner Stimme einfach das Publikum rockt. Insgesamt 300.000 Besucher waren bei den 60 Konzerten dabei. Eine WM in der eigenen Stadt ist mit Sicherheit der Traum eines jeden Sportlers. Nochmal ein Highlight meiner Karriere. Dieser Traum ging für Timo Boll in Erfüllung. Die Tischtennis-WM hier in Düsseldorf. 60.000 Fans haben die Sportler gefeiert. Boll selbst ist im Viertelfinale leider rausgeflogen. Wenigstens war es gegen den späteren Weltmeister. Das Fahrradfahren in unserer Stadt soll attraktiver werden. So sollen beispielsweise neue Elektroradstationen entstehen. Jeweils eine Station soll in Hellerhof, Benrath und Bilk gebaut werden. Hier können wir in Zukunft E-Bikes ausleihen und auch aufladen. Auch durch die Aktion Stadtradeln sollen wir Düsseldorfer einen Anreiz bekommen, mehr in die Pedale zu treten. Am Ende wird es ein Rekordjahr für Düsseldorf. 6.442 Teilnehmer sind zusammen über 1 Million Kilometer geradelt. Damit belegt Düsseldorf in NRW den Spitzenplatz. Bundesweit reicht es für Platz 3. Vor allem aber hat es Spaß gemacht, auch unserem Antenne Düsseldorf-Team. Und an den letzten beiden Tagen des Monats wird es ernst mit dem Grand Départ. Rund 15.000 Menschen sind dabei, als sich die 183 Radfahrer am Burgplatz vorstellen. Ich freue mich jetzt, dass Sie in Düsseldorf sind, dass ein bisschen was übertragen wird und dass viel Publikum hier hinkommt. Die Profis fahren jetzt ihre erste Rundtour durch die Stadt. Außerdem werden Straßen gesperrt und Fußgängerbrücken errichtet. Im Schloss Benrath findet der offizielle Empfang zur Tour de France statt, mit Besuch von Fürst Albert aus Monaco und dem großen Lichterfest im Zeichen des Radsports. Und im Juli geht's dann los mit der Tour. Hören Sie heute Nachmittag hier bei Antenne Düsseldorf. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room?

Stadtantenne Düsseldorf, in der es leider nicht allen Kindern so gut geht, wie es eigentlich sollte. Denn in manchen Familien sind sie körperlicher oder psychischer Gewalt ausgesetzt oder leben in einem Umfeld, das einfach nicht kinderfreundlich ist. Um Kinder davor zu schützen, gibt es in unserer Stadt Pflegefamilien, in denen sie kurzfristig oder dauerhaft betreut werden können. Aber davon gibt es leider zu wenige. Die Stadt sucht deshalb aktuell nach Familien oder Paaren, die Kinder bei sich aufnehmen könnten. Petra Meyers von der AWO, mit der haben wir gesprochen. Sie vermittelt Familien, in denen Kinder in Notfallsituationen kurzzeitig untergebracht werden können. Ja, also bei der AWO ist es so, dass wir Kinder aufnehmen im Alter von 0, also von Geburt an bis maximal 5 Jahre. Das sind halt Kinder, die eben nicht zu Hause leben können, aus verschiedensten Gründen. Entweder durch Vernachlässigung der Eltern oder durch Drogen- und Alkoholproblematiken oder Mütter, die eben durch psychische Erkrankungen nicht in der Lage sind, für die Kinder zu sorgen. Sicherlich keine leichte Aufgabe, sich um diese Kinder zu kümmern. Wir haben Frau Meyers gefragt, was sollten Pflegeeltern denn mitbringen? Wonach suchen sie? Ja, wir suchen vorrangig Familien, die selbst schon Erziehungserfahrung haben, sprich eigene Kinder großgezogen haben. Die sollen relativ flexibel sein, das heißt auch zeitlich für uns Kapazitäten zur Verfügung stellen, weil wir halt auch viele Gespräche anbieten, gemeinsame Frühstücke, Fortbildungswochenenden. Das ist schon auch eine relativ anspruchsvolle Arbeit, die von uns eng begleitet wird. Ja, und eine super wertvolle Arbeit, wie ich finde. Wenn Sie sich da mal informieren möchten, wir haben ein paar Links zusammengestellt, finden Sie alle bei uns im Netz, antennedüsseldorf.de. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about us? What about all the broken happy? Donnerstagmorgen. Antenne Düsseldorf ist hier gleich vor den Nachrichten. Musik von Uncle Cracker. Follow me. Das ist ein Lichtblick-Wunsch von Miriam Blume. Sie hat 10 Euro gespendet und sich das Lied ausgesucht. Danke. Ja, gut investiertes Geld. Absolut. Jedenfalls auf jeden Fall besser, als davon Knaller zu kaufen. Gibt's ja ab heute. Mein Hund dreht dann genau ab heute Mittag durch. Knaller sind nicht jedermanns Sache. Gibt oft Ärger. Rechtsanwalt Sven Walentowski von der Deutschen Anwaltsauskunft. Wer haftet denn eigentlich bei Schäden? Grundsätzlich ist erstmal, kommt jemand zu Schaden durch Feuerwerkskörper, die ich entzündet habe, und ich habe mir aber nicht zu Schulden kommen lassen, dann habe ich die Haftpflichtversicherung, die private, die dann eingesteht. Für Schäden am eigenen Haus, in der Wohnung etc. sollte man erstmal den Urheber ermitteln, das ist aber oft nicht möglich. Dann greift aber die Wohngebäudeversicherung. Das heißt, dass man da nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt. Also da ist alles geregelt. Ja, nutzt meinem Hund nicht. Wenn du endlich richtige Möbel haben willst, Hardeck. Wenn du statt Rabatt lieber den Tiefpreis willst, Hardeck. Dich ein! Denn im Rheinland bei Hardeck in Hilden gibt es die besten Möbel zum besten Preis. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hardeck.de. Als Unternehmer zählt für Sie Effizienz, auch bei der Personalbeschaffung. Bei dem Jobportal Indeed gibt es keine Vorabgebühren oder langfristige Verträge. Deshalb nutzen schon über 3 Millionen Unternehmen Indeed. Inserieren auch Sie Ihre nächste freie Stelle auf Indeed. Neukunden erhalten jetzt für kurze Zeit 50 Euro Guthaben zum Schalten einer Premium-Anzeige. Sichern Sie sich jetzt Ihr Guthaben auf indeed.com/guthaben. Es gelten unsere AGB und Qualitätsstandards. Jahresendspurt bei Schaffrath. Mit Rabatten und Steuergeschenken zum Abwinken. Jetzt bis Samstag bis zu 25% Rabatt auf Möbel, bis zu 50% auf Planungsküchen und obendrauf zusätzlich jeweils 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Auch auf Boutiqueartikel, Heimtextilien, Teppiche und Leuchten. Aber nur bei Schaffrath. Das hier klingt besser. Hol dir den 25 Euro iTunes-Voucher jetzt für nur 20 Euro. Die Vodafone Giga Christmas Deals. Jede Woche neu und nur im Vodafone Shop. So ein Geschenk gab's noch nie. Höffner schenkt Ihnen satte 30% auf Möbel, Küchen und Matratzen. Gilt auch auf Marken, reduzierte Artikel und Expressware. Nur bis Dienstag. 30% ohne Wenn und Aber. Und ohne Wenn und Aber heißt bei Höffner wirklich ohne Wenn und Aber. Mehr unter höffner.de. Lasst uns einen traumhaften Sale feiern. Jetzt bei C&A. 20% Rabatt auf alle bereits reduzierten Artikel. 20%, aber nur bis zum 2. Januar. Komme in deine teilnehmende C&A-Filiale und shoppe dich glücklich. Viele Reduzierungen auch in unserem Onlineshop. C&A. Feel Good Fashion. Und bis Dienstag verwöhnen wir Sie außerdem bis um 11 Uhr mit einem leckeren Champagner-Frühstück. Ach ja, und alle Höffner-Sonderöffnungen zwischen den Jahren finden Sie unter höffner.de. Naja, Sie sind zum Ende des Jahres befördert. Das Beste kommt auch immer zum Schluss. Jetzt bei Kaufland die Knallerpreise zum Jahresende. Jetzt zum Beispiel mit OSC, die 1-Liter-Flasche nur 99 Cent. Und Red Bull Energy Drink, 24 0,25 Liter Dosen im Karton nur 20 Euro, zuzüglich Pfand. Kaufland, gute Woche. Egal ob morgens. Wünsche ich Ihnen einen entspannten Start in den Tag. Mittags. Eine schöne Mittagspause. Guten Appetit. Oder abends. Da geht es nur stockend weiter, aber keine Bange. Der Feierabend kommt bestimmt. Radio ist der perfekte Begleiter durch den Tag. Und überall dabei der Radioplayer mit den besten deutschen Sendern in höchster Klangqualität. Direkt auf der Webseite radioplayer.de, als App für das Smartphone, Tablet, den Smart TV, via Sonos und natürlich mit einem eigenen Skill für Alexa. Jetzt herunterladen, aktivieren und überall genießen. Antenne Düsseldorf. Antenne Düsseldorf. You don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night, and if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night, and if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Tuck you in at night, and if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Ist Antenne Düsseldorf. Guten Morgen, mein Name ist Maike Glass und ich habe um 8:30 diese Meldungen für Sie. UNICEF besorgt über Kinder in Kriegsgebieten. Stadt sucht dringend nach Pflegefamilien und das Wetter. Der Tag startet nass, später trocken mit etwas Sonne. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Kinder in Kriegsgebieten werden laut UNICEF weltweit immer stärker zur Zielscheibe. Sie würden als menschliche Schutzschilde verwendet, getötet oder für den Kampf angeworben. Alleine im Jemen seien in 3 Jahren Krieg mindestens 5000 Kinder getötet oder verletzt worden. Martin Schulz ist der Verlierer des Jahres 2017. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Emnet herausgefunden. Rund 2/3 aller Deutschen wählten den SPD-Kanzlerkandidaten an die Spitze der Negativrangliste. In den Düsseldorfer Supermärkten können wir ab heute wieder Böller und Raketen kaufen. Zumindest dann, wenn wir älter als 18 Jahre alt sind. Außerdem dürfen wir die Feuerwerkskörper erst an Silvester um 0 Uhr zünden. Wer vorher böllert, macht sich strafbar. Wichtig ist beim Kauf auf die sogenannte BAM-Nummer oder die CE-Kennzeichnung der Europäischen Gemeinschaft zu achten, denn nur dann ist sichergestellt, dass es sich um geprüfte Pyrotechnik handelt. Weniger Stau auf den Straßen in unserer Stadt. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Rheinbahn ihren Service an den Park-and-Ride-Plätzen verbessern. Autofahrer sollen gezielt dazu bewegt werden, ihr Fahrzeug dort abzustellen und dann Bus oder Bahn in die Innenstadt zu nehmen, sagt Rheinbahnchef Michael Klausecker. Was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir auf den Parkplätzen digital erfassen, wie viele Plätze dort sind und wie viele davon belegt sind. Und diese Information den Autofahrern dann geben über eine App, also wie fahre ich mit meinem Auto bis zu dem Park-and-Ride-Platz und wie komme ich dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiter, um Ihnen das Nutzen von Park-and-Ride einfacher zu machen. Wann genau diese App an den Start gehen wird, steht noch nicht fest. Für Kinder in Notlagen sucht die Stadt aktuell nach Pflegefamilien. Betroffen sind beispielsweise Kinder, die mit Gewalt konfrontiert sind oder deren Eltern Drogen nehmen. Um sie schnell zu schützen, werden sie bei uns in der Stadt in Bereitschaftspflegefamilien betreut. Wenn sich die Lage nicht verbessert, sollen die Kinder danach dauerhaft in feste Pflegefamilien kommen. Momentan gibt es aber nicht genug von diesen Ersatzfamilien. Düsseldorfer, die sich vorstellen können, Kinder aufzunehmen, können sich bei der Stadt melden. Eine pädagogische Ausbildung ist dafür nicht nötig. Mehr Infos, wie Sie sich bewerben können, lesen Sie auch auf antennedüsseldorf.de. Und dort gibt es auch alle weiteren Meldungen aus unserer Stadt. Das waren die Nachrichten. Den Blick aufs Wetter hat jetzt Julia Vorpahl. Heute erst noch ein bisschen ungemütlich mit vielen dichten Wolken. Später kommt die Sonne dann aber auch mal raus und es bleibt dann auch die allermeiste Zeit trocken. Nur noch bis maximal 5 Grad heute allerdings. Morgen ähnlich frisch. Dazu auch erst trocken am Nachmittag, ziehen dann aber wieder Schauer auf. Zum Teil bringen die auch ein bisschen Schnee und Graupel mit. 3 Grad die aktuelle Temperatur an den Shadowkarten und auch am Rathardom. 8:35, Antenne Düsseldorf ist hier mit dem einzigen Verkehrsservice für unsere Stadt. Immer noch nichts los. Gute Fahrt unterwegs. Antenne Düsseldorf am Morgen. Das ist der Donnerstag zwischen den Jahren. Wir gucken diese Woche ja zurück auf die Ereignisse 2017. Das Ereignis in diesem Jahr in den USA war die Amtseinführung von Donald Trump. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Trump hat die USA verändert. Unsere USA-Reporterin, die blickt gleich mal auf 2017 zurück. Und ich spoiler kurz, sie fand das ja nicht so super. Wir fragen sie aber auch mal, ob es irgendwas Positives in den USA gab. Und wir tun das in einer Viertelstunde hier bei Antenne Düsseldorf. Ich bin Dennis Lieske. Und ich bin Julia Vorpahl. Hallo. Kein Weg durch das Leben, da kommen Kreuzungen und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du wählst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler, immer wieder kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und verändert. Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du es schaffst, also hör, was sie dir sagt. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme. Sag, wirst du reden oder schweigen? Was wird passieren? Was kommt danach? Willst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden, keiner nimmt's dir ab. Das ist eine Reise ohne Navi. Alles offen und immer wieder neu. All die Prüfungen, ich glaub, man schafft die. Bleibt man sich selbst so gut, wie's geht, treu. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt, sie war immer da. Komm, hör auf ihren Rat. Hör, was sie sagt. Hör auf die Stimme, hör, was sie dir sagt. Da, wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, hör mal besser auf dein Bauchgefühl. Es führt dich auch zum Ziel. Ich glaub mir, du bestimmst den Weg. Und es ist ganz egal, wohin du gehst. Da ist doch immer diese Stimme, die dir hilft, immer. Marc Forster bei Antenne Düsseldorf. Stimme, wir haben es 8.37 Uhr und ja, wir haben uns so die Besinnlichkeit von Weihnachten aus den Ärmeln rausgeschüttelt, aus dem Mantel gekloppt und dann kommt schon die nächste Emo-Phase, Jahreswechsel. Ne? In 2 Jahren ist das ja wieder ein Jahrzehntewechsel. Ne? Da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, was da manche wieder befürchten. Deshalb überlassen wir das dem Atze Schröder. Gedanken zum Jahreswechsel mit Atze Schröder. Freunde, es gibt Dinge, die ändern sich einfach nicht. Die 80er zum Beispiel. Ja, da brauchst du kein Diplom in Zeitrechnung, um zu wissen, dass die offiziell vorbei sind. Aber mit den 80ern ist es so wie mit Thomas Gottschalk. Die wollen einfach nicht aufhören. Und da sind die 80er-Jahre-Partys in Rudis Resterampe das kleinste Problem. Leute, die ganzen verzichtbaren Trends kommen wieder. Foco Hila, die Friese, mit der du aussiehst wie Sid aus Ice Age nach dem Stromschlag. Ich will nicht wissen, was Victoria Beckham gedacht hat, als sie zum ersten Mal neben ihrem David mit Foco Hila aufgewacht ist. Die muss doch geglaubt haben, die ist mit Rudi Völler versackt. Oder Levi's. Levi's, also diese Jeans, die eigentlich nur erfunden wurde, damit man seine Badewanne benutzt, ist jetzt auch wieder voll angesagt. Und welcher bekiffte Modeblocker hat beschlossen, dass man statt sexy Hüftjeans jetzt die Hose wieder bis zum Kinn trägt? In meinen Augen ist das strafbar. Echt schade, dass nur die falschen Sachen aus den 80ern zurückkommen. Du kannst zwar wieder öffentlich mit einem Zauberwürfel rumlaufen, ohne dass dich einer als Oliver Geissen beleidigt, aber dass du dir auf einer Intensivstation eine Fluppe anzündest, das kannst du leider ganz genauso vergessen wie Air Berlin. Komm, nicht alles an diesen 80er-Jahre-Gefuckel ist so verkehrt. Das Remake von Baywatch oder Alf. Komm, es gibt Schlimmeres. Könnte regnen. Guten Rutsch, ihr Hipster. Atze Schröder. Nur bei uns und auf Tour mit seinem neuen Programm Turbo. Tickets und Termine auf atzeschröder.de. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Than anyone I know, he shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Am Donnerstag, wir sind's, Antenne Düsseldorf, schönen guten Morgen. Ibims, das ist das Jugendwort des Jahres, Jamaika aus, das Wort des Jahres und jetzt gibt's auch den Verlierer des Jahres. Wenigstens ne? Ein Titel für Martin Schulz, ne? Bundeskanzler wollte er werden, als das nicht geklappt hat, wenigstens Chef der Oppositionspartei. Scheint auch nichts draus zu werden. Dann halt Verlierer des Jahres. Ne? Mnet hat eine Umfrage gemacht und da liegt der Schulz klar vorne. Zwei Drittel der Befragten haben seinen Namen genannt. Ja, Platz 2 und 3 der Negativrangliste. Da landen CSU-Chef Seehofer und Kanzlerin Merkel. Die politischen Gewinner 2017 sind der künftige bayerische Ministerpräsident Markus Söder, Grünen-Chef Cem Özdemir und FDP-Chef Christian Lindner. Antenne Düsseldorf ist hier. Schönen guten Morgen. Jetzt Luxus-Sale bei Who's Perfect. Italienische Designermöbel bis zu 44% reduziert. Und nur bis 13. Januar mit kostenloser Lieferung. Who's Perfect Düsseldorf, Immermannstraße. Das neue Jahr braucht Platz. Die alte Couch von Oma soll endlich weg. Raus aus der WG und in die eigene Bude. Mal wieder richtig ausmisten im Haus. Kein Problem, Avis hat den richtigen Transporter. Im Januar und Februar auf avis.de ab 19 Euro pro Tag und 150 Kilometer frei. Oder mitmachen und Avis-Transporter gewinnen auf antennedüsseldorf.de. Wir feiern die Planer Jubelwochen. 4 neue Planerhäuser und jede Menge Vorteilsangebote. Feiern Sie mit bis Ende Januar und nur solange der Vorrat reicht. Alle Infos und Planer.de. Planer Küchenland. Real präsentiert das beste Feuerwerk zu Knallerpreisen. Nur heute. Feuerwerksbatterien Psycho, Update oder Bulldog jeweils 16 Schuss. Statt 17,99 Euro für unglaubliche 9 Euro je Batterie. Nur solange der Vorrat reicht. Und nur bei Real. Einmal hin, alles drin. Planer Küchenland. Ganz in Ihrer Nähe und unter planer.de. Planer Küchenland. Antenne Düsseldorf. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Dead, long live the king. One minute I held the king. 13 Minuten vor 9, wir sind's, Antenne Düsseldorf. Und das Jahr 2017 ist fast zu Ende. Es ist Zeit, zurückzublicken. Unsere Korrespondenten ziehen diese Woche persönliche Bilanz und blicken auf die Ereignisse in ihrem Land zurück. Tina Eck, Antenne Düsseldorf, was war für dich das herausragendste Ereignis in den USA im Jahr 2017? Das Jahr 2017, das stand von Anfang an unter dem düsteren Stern Trump. Letztes Jahr an Weihnachten, da war er zwar schon gewählt, aber trotzdem war da noch so die leise Hoffnung, vielleicht wird ja alles nicht so schlimm wie befürchtet. Warten wir es mal ab bis zur Amtseinführung im Januar. Schauen wir mal, vielleicht wächst er ja an seinen neuen Aufgaben. Aber dann wurde eigentlich alles nur immer schlimmer. Für mich war es eines der arbeitsamsten, frustrierendsten und stressigsten Jahre seit langem. Es hat die Bush-Jahre, den Irakkrieg und sogar 9/11 in den Schatten gestellt. Ja. Gab es im Land denn noch irgendwelche anderen Themen außer Trump? Eigentlich vorwiegend weitere Desaster und Katastrophen. Massenschießereien wie die in Las Vegas, Terroranschläge wie der in New York, Flutkatastrophen in Texas, Hurricanes, einer nach dem anderen und furchtbare Brände immer wieder im Westen des Landes. Dazu dann eine Trump-Entscheidung nach der anderen. Klimaschutz canceln, Einreiseverbote verhängen, den Nahostkonflikt anheizen mit der Jerusalem-Hauptstadtentscheidung, horrende Gesundheits- und Steuerreformen hier im Land und über allem die anhaltenden Russland-Ermittlungen und Sexvorwürfe quer durch die Politik und das Entertainment. Es war ein schwarzes Jahr. Ja, aber wirklich, gab es denn auch irgendwas Positives? Nee, nicht direkt. Die Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hier schämen sich, Amerikaner zu sein. Meine Freunde aus Deutschland meiden das Land, können sich nicht im Traum vorstellen, hier etwa zu Besuch herzukommen. Ich weiß nicht. Es gab eigentlich nicht sehr viel Positives. Das Wetter war sehr schön hier in Washington. Warmer Spätherbst bis in den Dezember. Nun schneit's. Das erste Trump-Jahr geht zu Ende. Ohne Hoffnung auf Besserung. Frohes Neues. Ich glaube, wir brauchen in diesem Jahr extra viel Sekt. Ja, wir schicken mal ein paar Flaschen rüber. Hoffen wir, dass der Trump die einreißen lässt. Ne? Antenne Düsseldorf ist hier. Schönen guten Morgen. So gut kann Bier schmecken.

one day, one day, one day, one day, one day, this nation will rise up, live out the meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, one day, one day. Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Oh Tannenbaum, jetzt fliegst du hochkant aus dem Raum. Ja, jetzt heißt es wieder Bäumchen raus, Schnäppchen rein. Denn es ist Knut Schlussverkauf mit vielen tollen Schnäppchen, aber nur noch bis zum 7. Januar. Also schau schnell vorbei bei deinem IKEA und auf IKEA.de.